Aufgabe 9a. Sch und S bzw. S. 1. Schön. 2. Sauber. 3. Leise. 4. Kühlschrank. 5. Weiß. 6. Schwarz. 7. Hässlich. 8. Suchen. 9. Müssen. 10. Schreibtisch. 11. Sessel. 12. Schlafzimmer.